Life is exciting. Das Leben ist aufregend. Life can be also very difficult at times. Manchmal ist das Leben aber auch sehr schwierig. Last week we spoke about waiting upon the Lord. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was es heißt, auf den Herrn zu warten. And the most humble thing you'll ever do. Und das Demütigste, was du je machen kannst, is receive mercy. Ist, dass du Barmherzigkeit empfängst. The wisest thing you'll ever do. Und das Weiseste, was du je machen wirst, is to fear the Lord. Ist, den Herrn zu fürchten. The most courageous thing you'll ever do. Das Mutigste, was du je machen kannst, is to wait on the Lord. Ist, auf den Herrn zu warten. Psalm 27. Wait on the Lord. Warte auf den Herrn. It says, be courageous. Es heißt, sei mutig. Wait on the Lord. Warte auf den Herrn. Yes, be courageous. Ja, sei mutig. Or wait on the Lord, be courageous. Yes, wait on the Lord. Oder warte auf den Herrn, sei mutig. Ja, warte auf den Herrn. Yeah, I'm sorry. Wait on the Lord. Warte auf den Herrn. Be courageous. Sei mutig. Wait on the Lord. Warte auf den Herrn. Two times. Wait on the Lord. Warte auf den Herrn. Very important. Das ist sehr wichtig. We'll spend our whole life waiting on the Lord for something. Manchmal verbringen wir unser ganzes Leben dafür, auf etwas, also für etwas Bestimmtes auf den Herrn zu warten. We'll never be a moment of our day or our life where we're not waiting on the Lord for something. Es gibt nie einen Moment oder einen Tag in unserem Leben, wo wir nicht auf etwas von dem Herrn warten. We've realized certain things. Manche Dinge erkennen wir. We're always waiting for other things. Aber wir warten immer auch für andere Dinge. Because God has a purpose for us. Weil Gott einen Zweck für uns hat. He has a particular what that he has for us. Er hat ein ganz bestimmtes was für uns. But if we focus on the what, aber wenn wir uns auf das was fokussieren, if we're preoccupied with the what, wenn wir ganz vereinnahmt sind durch das was, we will probably miss it. Werden wir es wahrscheinlich verpassen. Because it's the how that brings us to the what. Es ist das wie, das uns zu dem was bringt. How we live our life right now. Wie wir unser Leben jetzt verbringen. In whatever situation we're in. Egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Whether I like my job or I don't. Egal ob ich meinen Job gerne mache oder nicht. My first job was at a gas station. Mein erster Job war bei einer Tankstelle. I think I made like $86 a week. Ich glaube, ich habe so $86 pro Woche verdient. I got like the most minimum wage. Ich habe wirklich das Mindestgehalt bekommen. I stunk like gasoline. Ich habe den ganzen Tag nach Benzin gestunken. I had to smell gasoline all day. Ich habe den ganzen Tag Benzin sat there looking through this window. Und ich bin dort einfach gesessen, habe durchs Fenster geblickt. Waiting for another car to pull in. Und habe darauf gewartet, dass noch ein Auto zufährt. And I'd fill the tank and go back and sit there. Und dass ich dann den Tank fülle, mich wieder zurückbegebe and just watch und the clock. Und auf die Uhr schaue. Watch the clock thinking, I can't believe I have to be here another 3 hours. Und ich habe die Uhr angeschaut und habe gedacht, ich kann es nicht glauben, dass ich noch weitere 3 Stunden sitzen muss. I got a better job. I started driving a van. Aber ich habe dann einen besseren Job bekommen und habe angefangen, einen Van zu fahren. Delivering beauty supplies. Und habe angefangen, Schönheitsprodukte auszuliefern. But now I was a believer. Aber da war ich ein Gläubiger. And there was so much opportunity driving this van. Und es gab so viele Gelegenheiten, diesen Van zu fahren. And this is the point this morning. Und das ist der Punkt heute Morgen. All of us have issues in our life. Jeder von uns hat Probleme in seinem Leben. Handicap. Oder Dinge, die uns hindern, behindern. We all have a handicap. Jeder von uns hat etwas, was ihn hindert. There's something that's working against us, something that we see as a disadvantage. Es gibt immer was, was gegen uns arbeitet und etwas, was wir als Nachteil empfinden. But here's the principle. Aber hier kommt das Prinzip. Your present disadvantage. Dein gegenwärtiger Nachteil and how you handle it und wie du damit umgehst is going to determine whether you find your what or not. Wird bestimmen, ob du dein was findest oder nicht. There's two problems that we face. Es gibt zwei Probleme, denen wir gegenüberstehen. There are Christians who are too content. Es gibt Christen, die zu selbstsicher sind. Zu zufrieden. Zufrieden. They are too content. They have no vision. They have no vision. Sie haben keine Vision. They're not moving anywhere. Sie bewegen sich nirgendwo hin. They just are happy, gemütlich with the way things are. Und sie sind glücklich und gemütlich, so wie die Dinge laufen. Why do we have to go in the cellar? Warum müssen wir in den Keller gehen? I like the buffet just like it is. Mir gefällt das Buffet so wie es jetzt ist. Why? Warum? Everything is so gemütlich. Alles ist so gemütlich. You're not expecting more people? Erwartest du etwa noch mehr Menschen? We don't need more people. Wir brauchen nicht noch mehr Menschen. There was a girl who walked in our church and I saw this with my own eyes and heard this with my own ears. Es kam mal eine junge Frau in unsere Gemeinde und ich habe das mit eigenen Augen beobachtet und mit meinen eigenen Ohren gehört. And she was a girl that was in my Bible school class. Und das war eine junge Frau, die auch in meiner Bibelklasse war. She walked in the chapel. Sie kam rein in die Halle. She stood there with her mouth dropped. Und stand da mit offenem Mund. She looked from one side to the other. Hat von einer Seite zur anderen geblickt. And she said these words. Und hat Folgendes gesagt. Who are all these people? Wer sind all diese Menschen? Where is my church? Wo ist meine Gemeinde? Do you think that that statement was pleasing to God? Glaubst du, dass diese Aussage Gott gefallen hat? It's all about people. Es geht immer nur um Menschen. The cross is all about people. Das Kreuz ist für die Menschen. Jesus died for everybody. Jesus starb für jeden. Everybody. Für jeden. Everybody. 1 John chapter 2 verse 2. Erst Johannes 2 Vers 2. He died for the sins of the whole world. Er starb für die Sünden der ganzen Welt. In 2 Peter chapter 3. In 2. Petrus Kapitel 3. It says the Lord in verse 9, the Lord is not willing that anyone should perish. In Vers 9, der Herr will nicht, dass irgendwer verloren geht. And he is delaying his second coming. Und er verzögert sein zweites Kommen. For the very reason that more people would come into the kingdom. Aus dem Grund, dass mehr Menschen in das Königreich hineinkommen. God wants us to focus on people. Gott will, dass wir uns auf Menschen fokussieren. We serve God by serving others. Und wir dienen Gott, indem wir anderen dienen. Some of us are too content. We're too content. Manche von uns sind zu selbstzufrieden. We have no vision. Wir haben keine Vision. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. 1. Korinther 13, 13. Now abides faith. Also behaltet den, also nun bleibt Glaube. Now abides faith. Nun bleibt Glaube. Hope, Hoffnung and love. Und Liebe. These three things. Diese drei. That's our life. Faith. Das ist unser Leben. Glaube, Hoffnung and love. Und Liebe. Faith is who? Glaube bedeutet wer? It's Christ. Es ist Christus. Hope is where? Hoffnung sagt wohin? And the what? Und was? And love is how. Und die Liebe steht für das Wie. And we have a faith that works by love. Und wir haben einen Glauben, der nur in der Liebe funktioniert. Some of us are so preoccupied with the what. Und manche sind so sehr beschäftigt, um das Was herauszufinden. That we neglect the how. Dass wir das Wie fallen lassen. We neglect the how. Oder wir nachlassen. Vernachlässigen. We are so preoccupied with the what. Wir sind so sehr beschäftigt oder besetzt mit dem was. Well, where is she? Wo ist sie? Where is my wife? Wo ist meine Frau? I prayed for 2.5 years already. Ich habe schon für 2.5 Jahre für sie gebetet. Where is she? Who is she? Wer ist sie? We're Wo so ist preoccupied. Sie? I hate my job. Und wir sind so damit voll und ich hasse meinen Job. Where's the promise of if seek ye first the kingdom of God? Wo ist die Verheißung, wenn ich zuerst das Königreich Gottes suche? And all things will be added. Und alle Dinge werden mir hinzugefügt. What has been added to me? Was wurde mir denn hinzugefügt? Look at my life. Schau dir mein Leben an. And we're so preoccupied. Ich bin schon so damit beschäftigt. With the future. Mit meiner Zukunft. With the what. Mit dem was. That we neglect the how. Dass ich das Wie vernachlässige. How we live our life. Wie ich mein Leben lebe. Right now, jetzt gerade. In whatever circumstance I'm in. Egal in welcher Situation ich mich befinde. And then there's some who are so content in the now. Und manche sind so selbstzufrieden in dem Jetzt. And they're so happy about it. Und sie sind so glücklich darüber. They're almost preoccupied with the how. Die sind fast damit voll auf beschäftigt mit dem Wie. That they have no what. Dass sie kein Was mehr haben. And God always wants us to be progressing. Und Gott will immer, dass wir voranschreiten. He doesn't want us to take the moment. Er will nicht, dass wir den Moment nehmen. And possess it. Und ihn einvernehmen oder besitzen. Finally. Endlich. I play bass in church. Ich habe Bass gespielt in der Gemeinde. Wow, here I am. Jetzt stehe ich hier. In front of everybody. Vor allen anderen this Leuten. Is my place. Das ist mein and Platz. I will never leave this. Und ich werde diesen Platz Don't nie verlassen. You? I'm playing bass every Sunday. Ich spiele jeden Sonntag Bass. It's my what. Das ist mein was. It's what I always wanted. Das ist das, was ich immer wollte. It's my what. Get away from me. Das ist mein was. It's my what. Es ist meins. No vision. Keine Vision. We're passing through. And we're learning and we're growing. Und wir gehen weiter voran und wir lernen und wir wachsen. If I possess something, wenn ich etwas besitze, I am hindering the process of God. Verhindere ich den Prozess Gottes? Because maybe God's plan is for someone else to play the bass a little bit. Weil vielleicht ist, also beinhaltet Gottes Plan, dass jemand anderer mal den Bass spielt. So we are flexible. Also sollen wir flexibel sein. We have vision. Wir haben Vision. We are content in God. Wir sind zufrieden in Gott. But there's also an ungodly contentment. Aber es gibt auch eine ungöttliche Zufriedenheit. I'm just content with the way things are. Ich bin zufrieden mit den Dingen, wie sie gerade laufen. Have we reached any people? Haben wir irgendwelche Menschen erreicht? No. Nein. But I'm content. Aber ich bin zufrieden. Is there any growth in your spiritual life? Gibt es ein Wachstum in deinem geistigen Leben? No. Nein. But I'm content. Aber ich bin zufrieden. Do you read your Bible at all? Liest du überhaupt deine Bibel? No. Nein. But I'm content. Aber ich bin zufrieden. I know a few verses. Ich kenne ein paar Verse. That kind of contentment is not a godly contentment. Diese Art von Zufriedenheit ist keine göttliche Zufriedenheit. God is preparing us. Gott bereitet uns vor for the next step. Für den nächsten Schritt. And we move step by step by step by step. Weil wir gehen Schritt für Schritt für Schritt. And when the what changes, und wenn das was sich verändert, our whole life changes. Dann verändert sich unser ganzes Leben. And the what can change in a moment. Und das was kann sich innerhalb eines Moments verändern. And when the what changes, und wenn das was sich verändert, and you move to the next step, und du die nächste Stufe erklimmst, and suddenly the door opens, und auf einmal die Tür aufgeht, we will all regret, dann werden wir das alle bedauern, that we did not prepare more, dass wir uns nicht mehr vorbereitet haben. And, but some of us won't. Und manche von uns werden es nicht bereuen, because we'll know we're ready, weil wir wissen, dass wir bereit sind. But some of us won't be ready. Aber manche von uns werden nicht bereit sein. Because it takes faith to believe that there's doors. Weil es braucht Glauben, um dran zu glauben, dass es Türen gibt. Revelation chapter 3 verse 8. Offenbarung 3 Vers 8. I will open a door for you. Ich werde für euch eine Tür öffnen. This is something we can't foresee. Das ist nicht etwas, was wir vorhersehen können. This is the what that God has planned. Das ist das was, was Gott geplant hat. It's his purpose. Es ist seine Absicht, sein Zweck. It's an opportunity that we did not foresee. Das ist seine Möglichkeit für uns, die wir nicht vorhersehen konnten. Think of David. Denk an David. David is the eighth son. David ist der achte Sohn. What a disadvantage. Was für ein Nachteil. He got all the hand-me-down clothes. Er hat all das Gewand von den anderen immer nur bekommen. He never got any new clothes. Er hat nie ein neues Gewand he bekommen. Had eight brothers ahead of him. Er hatte acht Brüder, die vor ihm waren. His sandals were always used. Die Sandalen waren immer schon verwendet. Always had holes in them. Everything he wore was from all of his brothers. Also da gab es schon Löcher drin und alles, was er anhatte, war von seinen älteren Brüdern. Was für ein Nachteil. Und als letztgeborener Sohn musste er sich um die blöden Schafe kümmern. Why do I have to do the sheep all the time? Warum muss ich mich immer um die Schafe kümmern? Because you're the eighth son. Weil du der achte Sohn and bist. You're the smallest one. Und du bist der kleinste. And the youngest one. Und der jüngste. So shut up. Also halt den Mund. Get out there with those sheep. Geh raus mit den Schafen. Now he could have went out there and complained. Er hätte rausgehen können, sich beschweren können. I'm at such a disadvantage. Ich habe so einen Nachteil. This is so bad. Das ist so schlimm. What will ever become of my life? Was soll je aus meinem Leben werden? Nothing. Nichts. Why was I born the eighth? Warum wurde ich als Achter geboren? Why wasn't I born the seventh? Warum wurde ich nicht als Siebter geboren? Eighth. Der Achte. Last son, der letzte Sohn. Stuck out here in the wilderness. Und sitze fest in der Wildnis. These sheep. Diese Schafe. At night, also zur Nacht, in der Nacht, with the wolves, mit den Wölfen, and the bears, und den Bären, and the lions, und den Löwen, all alone, ganz allein. I'm sad. Ich bin traurig. I have such a disadvantage. Ich habe so einen Nachteil. But he never thought like that. Aber er hat nie so gedacht. David trained himself as a musician. David hat sich selbst trainiert als Musiker. In that short time that he was shepherd. Und in dieser kurzen Zeit, in der er Schafhirte war. Because when King Saul was being tormented by an evil spirit, weil als König Saul durch einen bösen Geist gequält wurde, he said, "Bring me a musician." Sagte er, bring mir einen Musiker. And someone said, und jemand there's sagte, a shepherd boy, da gibt's einen Schafhirten, who is an awesome musician. Der ein großartiger Musiker ist. Bring him to me. Und er sagt, bring ihn zu mir. Then they sent a servant to Jesse. Dann haben sie einen Diener zu Jesse gebracht. And the servant said, "I'm from the king." Und der Diener sagte, ich bin vom König. And one of your sons can play the guitar. Und einer deiner Söhne kann Gitarre spielen. Which one? Welcher? I don't know. Ich weiß es nicht. Do you play guitar? Spielst du Gitarre? You? No. Nein. Du? You? Nein. No. No. Nein. I guess it's David. Ich nehme an, es ist David. Go get him. Also bring and ihn mir. David got to live in the palace with the king. Und David durfte im Palast mit dem König leben. And he was so awesome. Und er war so großartig. Because he also trained himself in that time to be a soldier. Weil er sich in dieser Zeit auch trainiert hat, um Soldat zu werden. So he was watching the sheep. Also er hat auf die Schafe aufgepasst. And at the same time he became an excellent soldier. Und in der Zeit wurde er ein außergewöhnlicher Soldat. He knew how to use a sling. Er konnte mit der Schleuder umgehen. Maybe even martial arts. Vielleicht sogar Kampfkunst. Whatever. He was. This was his time. Wie auch immer, das war seine Zeit. His disadvantage. Sein Nachteil. Was God's advantage. War Gottes Vorteil. He used the time. Er hat die Zeit verwendet. Extremely wisely. Auf also besonders weise. And then the door opened. Und dann öffnete sich die Tür. He was out there with the sheep. Er war draußen mit den Schafen. Training. Hat trainiert. Playing guitar. Hat Gitarre gespielt. Watching the sheep. Hat auf die Schafe aufgepasst. Back to training with the weapons. Hat mit den Waffen trainiert. Back to the guitar at night. Ging wieder Gitarre spielen watching danach. Watching the sheep, doing push-ups and sit-ups. And hat auf die Schafe aufgepasst, hat Sit-ups gemacht. Just having a good time. He is in training. Und er war im Training. And he's a shepherd. Als Schafhirte. And then a bear comes to mess with him. Dann kam ein Bär, um sich mit ihm anzulegen. And he just does the bear right in. Und er besiegt den Bären. Then a lion comes. Dann kommt ein Löwe. And he kills the lion with his bare hands. Und er tötet den Löwen mit seinen bloßen Händen. He must have been doing maximum push-ups. Max. Er hat wahnsinnig viele Liegestütze machen He was müssen. Ready. Er war bereit. And then the message comes. Und dann kommt die Botschaft. David. David. Go take some bread to your brothers who are in the battle. Geh und bring deinen Brüdern im Kampf etwas Brot. The three oldest brothers were soldiers. Die drei ältesten Brüder waren Soldaten. In Saul's army. In Sauls Armee. The next three brothers were not. Die nächsten drei Brüder waren nicht dort. And then there was little David. Und dann kam der kleine David. Maybe 15 years old or something. 15 Jahre 16, alt oder so. Maybe 17. Vielleicht auch 17. Teenager. Ein Teenager. And God's moment comes. Und dann kam Gottes Moment. Because God could have sent one of the other brothers. Weil Gott hätte auch jemanden der anderen Brüder senden but können. But it was now God's providence. Aber es war Gottes Vorhersehung. And the wheels of heaven are turning. Und die Räder im Himmel haben sich bewegt. Because there's a crisis. Weil es eine Krise gibt. Israel is being threatened by the Philistines. Israel wird von den Philistern bedroht. And the Philistines have a giant. Und die Philister haben einen Riesen dabei. A 3-meter soldier. Ein 3 Meter großer Soldat. Who is undefeatable. Der unbesiegbar ist. And he is cursing the armies of the living God. Und er verflucht die Armee des lebendigen Gottes. But God has a solution. Aber Gott hat eine Lösung vorbereitet. God had prepared a solution. Gott hat eine Lösung vorbereitet. He had put a young kid. Er nahm einen jungen Mann. At great disadvantage. Das einen riesen Nachteil hatte. And this kid used the disadvantage. Und dieses Kind hat diesen Nachteil ausgenutzt. To train himself. Um sich selbst zu trainieren. To prepare himself. Um sich vorzubereiten. To be used by God someday. Um eines Tages von Gott verwendet zu werden. 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2. Timotheus 2, Vers 21. A vessel, ein Gefäß. Useful to the master. Nützlich für den Meister. And Goliath came every day, day after day after day, und Goliath threatening. Kam jeden Tag, Tag für Tag. 40 days in a row, threatening. 40 Tage hintereinander und hat gedroht. Give me a man. Schickt mir einen Mann hervor. Give me a man. Schickt mir einen Mann. Give me a man. Schickt mir einen Mann. You cowards, give me a man. Ihr Feiglinge, sendet endlich einen Soldaten to her. To fight me one on one. Damit er gegen mich hier kämpfen if he sollte. Beats me, we become your servants. Wenn er mich schlägt, werden wir eure Knechte. But if I beat him, you become our servants. Aber wenn ich ihn schlage, dann werdet ihr unsere Sklaven. And Goliath was his arrogance day after day after day after day. Und Goliath war arrogant jeden Tag. And David is meanwhile. Und währenddessen kam David. David is playing his guitar. Also spielt David seine Gitarre. Sing hallelujah to the Lord. Singt Halleluja zum Herrn. Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. The Lord is my shepherd. I shall not want. He leads me beside still waters. Er führt mich zum stillen Wasser. My dad needs me. Mein Vater braucht mich. What does he need? Was braucht er denn? He wants you to take some bread to the battle. Er will, dass du Brot zum Schlachtfeld bringst. Okay. Okay. David brings bread and provisions to his brothers. David bringt Brot und Proviant zu seinen Brüdern. The battle lines are set up, Philistines against Israel. Und die Schlachtlinien sind aufgestellt, die Philister gegen die Israeliten. And just as David comes, und gerade wie David kommt, with the sackle in his hand, mit dem Sack in seiner Hand, of bread and provision, mit Brot und anderen Sachen, out comes Goliath. Und hervor kommt Goliath. Out of nowhere, and all of a sudden you hear this. All of the Israelites. Whoa. Und ganz Israel. And you hear this rumbling. Und du hörst so. Give me a man. Und er schreit, schick mir einen Mann. And fear grips every soldier. Fear. Und jeder Soldat wird von der Furcht ergriffen. Give me a man. Schick mir einen Mann. David hears this. Und David hört das. He's just a kid, 17 years old. Er ist ein Kind, 17 Jahre alt. Who is this guy? Wer ist dieser Typ? Who is this guy? Wer ist das? Excuse me, who's this guy? Entschuldige, wer ist der? That's Goliath, man. Mann, das ist Goliath. That's Goliath. He's been coming in every day. Er kommt schon jeden Tag hierher. Nobody's killed him. Und noch keiner hat ihn getötet. Excuse me. Entschuldigung. Who's this guy, Goliath? How long? 40 days? Für 40 Tage kommt er schon her. Nobody's killed him. Und keiner hat ihn getötet. Nobody can kill him. Look at him. He's 3 meters high. Keiner kann ihn töten. Schau ihn dir an. Er ist 3 Meter groß. Armor. Hat eine Rüstung. Look at his spear, it's like a tree. Schau seinen Speer an, das ist wie ein his Baum. Sword. Sein Schwert. It's huge. Es ist gewaltig. Cuts you in half like nothing, like butter. Er schneidet dich in zwei wie Butter. Look at the size of his head, it's like a pumpkin. Schau dir seinen Kopf an, der ist so groß wie ein Kürbis. Look at his ugly face, it's like a lion. Schau dir sein hässliches Gesicht listen an, schau to wie his voice, it's like thunder. Und seine Stimme ist wie Donner. But nobody's killed him. Aber es hat noch keiner getötet. Nobody wants to kill him? Will ihn keiner töten? Anybody? Niemand? Anybody? Irgendwer? What will the king give for the man who kills this thing? Womit belohnt der König den Mann, der ihn tötet? This thing. Na, mit dem und dem. Well, the king said he'd give his daughter. Der König hat gesagt, er gibt dem Mann seine Tochter. His daughter? Seine Tochter? Well, okay. I can kill him. Dann gehe ich raus und töte ihn. I'll kill him. Ich töte ihn. Get out of here. Ja, verschwinde. I'll kill him. Nein, ich töte ihn. I can kill him, no problem. Ich kann ihn töten, ohne Probleme. Look at the size of his head. Schau dir die Größe seines Kopfes an. Huge target. Das ist ein Riesenziel. I can kill him. Ich töte ihn I schon. I mean, he'll go down like nothing. Der wird umfallen wie kill nichts. Him. Ich töte ihn schon. I can kill him. Get out of here. Nein, verschwinde. How would you kill him? Wie würdest du ihn Look töten? At the size of his head. Schau dir die Größe It's seines huge. Kopfes an. Er ist gewaltig. I've killed lions and bears. Ich habe Löwen getötet und Bären. Heads. Die haben einen kleinen Kopf. A huge head. Er hat einen riesigen Kopf. Put one of these stones right between his eyes. It's like nothing. Ich werde diesen einen Stein genau zwischen seine I've Augen been training. Schleudern. I've been trained for this. Ich habe das schon trainiert. I could put the rock in his eyeball if I wanted to. Wenn ich will, dann treffe ich ihn mit dem Stein with ins Auge. My left hand. Mit meiner linken Hand. David was trained left and right. David hat trainiert mit der rechten und mit der linken. And the left. Und die linke. And the right. Und die rechte. And then suddenly the king gets news of this. Und auf einmal hört der König diese Neuigkeiten. There's someone down here says he can kill him. Da ist jemand da, der sagt, er kann ihn töten. Get him up here right now. Bringt ihn sofort hierher. And Saul is waiting for some Hittite refugee to walk in. Und Saul rechnet mit seinem Hittiter, mit seinem Flüchtling. I'm your man, Saul. Ich bin dein Mann, Saul. I'm a Hittite. Ich bin ein Hittiter. Come over from the Hittites. Yeah. Komm von den Hittitern her. I don't like it over there. Ich gehe rüber. I'll kill everyone. Und töte ihn. I kill anybody. Ich kann jeden töten. This is what Saul was waiting for. Auf so einen hat Saul gewartet. And suddenly this kid walks in. Und auf einmal kommt dieses Kind that herein. That is kind of recognizable. den er irgendwie wiedererkennt. Because he used to play guitar for him. Weil er früher Gitarre für ihn But gespielt now maybe hat. He's a little bit older. Und vielleicht ist er jetzt etwas älter. Saul doesn't recognize him. Und Saul erkennt ihn nicht gleich. Who are you? I'm waiting for somebody. Kid, go away. Kind, verschwinde, ich warte auf jemanden. No, I'm your man. Nein, ich bin dein Mann. I'm him. I can kill him. Ich kann ihn töten. How are you gonna kill him? Wie willst du ihn töten? I kill the lion, I kill the bear. Hey, ich habe schon einen Löwen getötet und einen Bären. Boy. Ich bin ein Hirtenjunge. I do this all the time. Ich mache das die ganze like Zeit. Nothing. Das ist nichts für mich. Is so big, it'll be nothing. Sein Kopf ist so groß, das ist well, nichts. Well, put my armor on. Okay, dann zieh zumindest meinen Take Panzer sword. An. Could you imagine? The king is so afraid. Stell dir vor, der König hat so viel Angst. And the king is one head bigger than everybody in Israel. Und der König ist ein Kopf größer als alle anderen in And Israel. He's putting his armor on a little boy. Und er gibt seinen Panzer auf diesen kleinen you Jungen. Think you could do it, kid? Glaubst du, schaffst du das, Junge? I think so. Ich glaube schon. Well, at least take my armor. Here, take my helmet. Hier, nimm meinen Helm. Take my sword. Nimm meine Rüstung. Nimm okay, Schwert. Kid, go to it. Okay, geh und mach es. David starts walking out like. Und David versucht zu gehen. I can't do with this stuff. Ich kann mich damit nicht bewegen. It's untested. Es ist noch nicht getestet. Took it back off. Und zieht es aus. I'll be back. Ich komme gleich wieder. David goes out. David geht raus. Sizes the situation up. Und blickt auf diese Situation und schätzt die Situation back. Ab. Goes down to the stream. Er geht goes raus zum down Bach. To the stream. Here's greift, the stream. Er greift hinein in den Fluss und goes down to the stream. Fluss. Er geht runter zu diesem into Bach. The word of God and finds five smooth stones. Dass für das Wort Gottes steht und er findet fünf glatte Steine. Five. Fünf. Do you know why? Weißt du warum? Goliath had four brothers. Weil Goliath hatte vier Brüder. Five stones. Fünf Steine. What is our victory? Was ist unser Sieg? Be relaxed. Ruhig zu sein. Be relaxed. Sei entspannt. Be confident. Und zuversichtlich zu sein. Relax, be confident. Sei entspannt und zuversichtlich. Isaiah chapter 30. Jesaja 30. Verse 15 or something like that. Vers 15 oder? In der Nähe. I can't remember. Isaiah 30. Jesaja 30. In confidence. In der Zuversicht. And being relaxed. Und in Und deine Spannung is your strength. Ist deine Stärke. David goes out and faces Goliath. Und David geht raus und tritt vor Goliath. In a moment of time, in einer kurzen Zeit, the door has opened. Wird diese Tür geöffnet. And his life will change forever and ever and ever and ever and ever. Und sein Leben ändert sich für alle Zeit. He will never go back through the door. Er geht nie wieder durch diese Tür zurück. God opened a door. Gott hat diese Tür geöffnet. That no one could close. Die niemand schließen konnte. And as David stepped through it, und als David durch die See hindurchging, God closed the door, hat Gott diese Tür hinter ihm geschlossen, that no one could ever reopen. So dass niemand sie je wieder David öffnen konnte. David would never be that kind of shepherd again. David würde nie wieder dieser Hirtenjunge sein. He passed the test. Er hat diesen Test bestanden. The test was how he would be a shepherd. Der Test war, wie würde er ein Hirte sein? What he would do with his disadvantage. Was würde er mit seinem Nachteil machen? He was ready. Er war bereit. He was a king. Er war König. He was a soldier. Er war ein Soldat. He was a commander. Er war ein Befehlshaber. He was a musician. Er war ein Musiker. He was a poet. Er war ein Poet. He was a songwriter. Er war ein Gesangsschreiber. All by the age of 17. Alles im Alter von 17. Because he used his disadvantage to his advantage. Weil er hat seinen Nachteil ausgenutzt, um ihn zu seinem Vorteil And zu machen. Then Goliath comes out. Und dann kommt Goliath raus. Give me a man. Sendet mir einen Mann. I won't ask again. Ich werde nicht nochmal darum bitten. And David walks out. Und David kommt hervor. Just gotta see this on the eternal video. I gotta see this. Ich muss mir das in diesem ewigen Video mal it's gonna anschauen. Be my first video I watch, you know? Das wäre das erste Video, was ich mir some anschaue. Some people are gonna watch the Red Sea. Some people are gonna watch Noah's Ark. Vielleicht schauen sich manche das Teilung des Roten Meeres an. Manche schauen sich Noah's We're Ark an. We're all gonna watch the resurrection, of course. Natürlich werden wir uns auch die Auferweckung anschauen. From Christ, you know. Von Christus. But just before that, we got to watch a preview of David killing Goliath. Aber gleich danach würden wir uns anschauen, wie David Goliath getötet hat. And he comes out. Und er kommt hervor. Confident. Zuversichtlich. Relaxed. Entspannt. And Goliath looks at him like he looks down. Und Goliath schaut ihn von oben herab an. Who are you? Wer bist du? I'm the man who's going to deliver you to the birds. Ich bin der Mann, der dich zu den Vögeln hingibt. I'm gonna make bird food out of you, kid. Ich werde Vogelfutter aus dir machen, Kind. Oh yeah? Ach ja? You defy the armies of the living God. Du beleidigst die Armee des lebendigen Gottes. And today, und heute, I will take off your head. Werde ich dir den Kopf abschlagen. He didn't say, and today, und er hat nicht gesagt, und heute, I will try to kill you. Werde ich versuchen, dich zu töten. You better watch it. Du passt besser I'm auf. Coming for you. Ich komme auf dich I'm really good. Ich bin wirklich gut. I kill a lion, I kill a bear. I might be able to kill you. Ich habe schon einen Löwen und einen Bären getötet und vielleicht gelingt es mir, dich David zu töten. Was confident. David war zuversichtlich. God is going to deliver you into my hand. Gott wird dich in meine Hände, in meine Hand geben. I'm going to take off your head. Und ich werde dir den Kopf abschneiden. And this is the part I love. Und das ist der Teil, den ich so liebe. Goliath started moving toward David. Goliath geht auf David zu. Like, doof, doof, doof, doof. And it said, David began to run at the giant. Und dann steht geschrieben, dass David auf den Riesen zulief. He started running at the giant. Er ist auf den Riesen zugelaufen. Slipped his hand into his pouch. Hat seine Hand in seinen Beutel gesteckt. Took out a rock. Nimmt diesen Stein heraus. Was running. Rennt. Could you imagine the adrenaline in David's heart? Kannst du dir das Adrenalin in Davids Herz vorstellen? This is the moment. Das ist sein Moment. This was his moment. Das war sein And Moment. He knew it. Und er hat es erkannt oder gewusst. All of that disadvantage that he had. All diese Nachteile, die er hatte. The eighth child. Das achte Kind the zu sein. The shepherd boy. Der Hirtenjunge the zu sein. The night after night all alone. Nacht für Nacht ganz allein zu it sein. It was all for this moment. Es war alles auf diesen Moment. Hits Goliath right in the head. Und er hat Goliath genau auf der Stirn getroffen. So hard, it's so stark, dass der Stein stecken blieb. And all of the Philistines are looking at him. Und alle Philister schauen ihn an. Because he's standing still. Weil er still steht. And all of a sudden he just falls over. Und auf einmal bricht er zusammen. Everybody is shocked. Jeder ist schockiert. The Israelites are shocked. Die Israeliten sind schockiert. Everybody's speechless. Jeder ist sprachlos. Is he gonna get up? Steht er nochmal auf? The Philistines, get up! Die Philister schreien, steh auf! Get up! Steh auf! David runs over. David rennt auf ihn zu. Stands on top of him. Steht auf ihm drauf. Probably looks at the armies. Vielleicht schaut er die Armeen an. Pulls out his sword. Zieht das Schwert hervor. Looks at everybody. Schaut alle an. In the name of the Lord! Im Namen des Herrn. Cuts his head off. Schneidet ihm den Kopf ab. Picks up his head. Und hebt seinen Kopf hoch. And this is the part I like too. Und das ist der Teil, den ich auch mag. He brought the head of Goliath. Er brachte den Kopf von Goliath. Home with him. Nach Hause. He took the head of Goliath to King Saul. Er hat diesen Kopf zu König Saul gebracht. And there's a painting that shows Goliath's head. It's like the size of a garbage can. Und da gibt's ein Bild, da ist der Kopf von Goliath so groß wie ein Müllsack. Yeah, it's huge. Es ist gewaltig. It's like a giant's head. So wie ein Kopf eines Riesen. This was David's moment. Und das war Davids Moment. The door had opened. Die Tür wurde geöffnet. And that door would never be closed. Und diese Tür konnte vorher nie geschlossen Now, werden. We'll just close with this. Und wir werden damit abschließen. When God opens the door of the what? Wenn Gott die Tür zu dem was öffnet. You will never be able to go back. Wird es dir nicht möglich sein, nochmal zurückzugehen. Because he will open the door, weil er wird die Tür öffnen. He will close it behind you. Und er wird sie hinter dir schließen. And you will wish you could go back. Und vielleicht wirst du dir wünschen, dass du nochmal zurückgehen you will kannst. Wish you were unemployed again. Du wirst dir wünschen, nochmal arbeitslos zu sein. Because you wasted so much time being unemployed, weil du so viel Zeit verschwendet hast, wie du arbeitslos warst. Complaining, wo du dich beschwert just hast. Just watching TV and playing video games. Vielleicht nur ferngeschaut hast und Videospiele gespielt you could hast. Have seen that as God's opportunity. Und du hättest das als Gottes Möglichkeit sehen können. This is an opportunity from God. Das ist eine Möglichkeit von Gott. My disadvantage is an advantage. Mein Nachteil ist mein Vorteil. I don't have a job, but I have time to prepare. Ich habe so keinen Job, aber ich habe Zeit, mich vorzubereiten. When you get married, wenn du heiratest, you wish you could go back. Würdest du dir wünschen, nochmal zurückzukommen? And think, man, I didn't know marriage was like this. Und wirst du denken, wow, ich habe nicht gedacht, dass die wow, I wish I was single again. Ich wünschte, ich wäre nochmal single. You wish you could go back, but the door's closed. Würdest du dir wünschen, nochmal zurückgehen zu können, aber die Tür ist zugemacht. Every one of us, just in closing. Jetzt zum Abschluss, jeder von uns. We all have a disadvantage. Jeder von uns hat einen Nachteil. Whatever it is. Egal was es ist. If you don't, wenn du keinen hast, God will give you one. Dann wird Gott dir einen geben. 2 Corinthians 12. 2. Korinther 12. God gave Paul a great disadvantage. Gott gab Paulus einen großen Nachteil. He gave it to him. Gott hat ihm den gegeben. And Paul was praying, "Hey, take this away. I can't serve you." Und Paulus hat gebetet, nimm das weg, ich kann dir so nicht dienen. No, I gave it to you. Nein, ich habe es dir gegeben. So you don't get proud. Damit du nicht stolz wirst. I've given you a great disadvantage. Ich habe dir einen großen Nachteil gegeben. Maybe it was stuttering. Maybe. Vielleicht war es sein Stottern. Maybe after he saw heaven. Vielleicht nachdem er den Himmel gesehen hatte. He came down and they said, "What was it like?" Und kam er wieder zurück und die Leute fragten ihn, und wie war es? No, I'm sorry. After he woke up. Nachdem er aufgewacht ist. They thought he was dead at Lystra. Sie haben gedacht, er war tot in Lystra. He was stoned. Wurde gesteinigt. Something at this time God took him to heaven. Irgendwas um diese Zeit herum hat Gott ihn in den Himmel hinaufgenommen. Paul, are you right? Paul, bist du? Are you alive? Bist du gut? Bist du, lebst du noch? Yeah. Ja. I just saw heaven. Ich habe gerade den Himmel gesehen. What was it like? Wie war's? Let me try that again. I can't tell you. Maybe he stuttered. Vielleicht hat er gestottert. It said that he said, "I am slow of speech." Er hat mal geschrieben, also ich bin langsam beim Sprechen. But I'm not slow of knowledge. Aber ich bin nicht langsam in der Erkenntnis. Maybe God gave him a disadvantage of stuttering. Vielleicht hat Gott ihm den Nachteil des Stotterns gegeben. We don't know, but God gave him a great disadvantage. Wir wissen es nicht genau, aber Gott hat ihm einen großen Nachteil verschafft. From Satan. Von Satan. That would buffet him. Buffet him. Day after day. Tag für Tag. And he said, und er sagt, I take pleasure in this. Und er sagt, ich freue mich daran, because I experience God's strength, weil ich dadurch Gottes Stärke erfahre, because God's strength is perfected in my disadvantage, weil Gottes Stärke kommt in meiner Schwäche hervor, in my weakness, in meiner Schwäche. So instead of living my life complaining, er sagt, stattdessen ich mein Leben damit verbringe, mich zu beschweren. Look for the advantage in your disadvantage. Suche den Vorteil in deinem Nachteil. All of us have it. Jeder von uns hat I could das. Name all of my disadvantages. Ich könnte all meine Nachteile aufzählen. Growing up in a dysfunctional home. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo es viele Probleme gab. Having never read the Bible before I was 18. Ich habe, bevor ich 18 wurde, noch nie die Bibel gelesen. I listened to these great preachers. Und wenn du dir diese großartigen Prediger anhörst, also ich habe sie mir angehört. Then I hear their story. Und ich habe mir ihre Geschichte angehört. I received Christ at 5 years old. Ich habe Christus mit 5 Jahren empfangen. Then I was a Christian worker at 12. Und mit 12 war ich schon ein christlicher Arbeiter. Memorized half the New Testament by 18. Mit 18 habe ich die Hälfte des Alten Testaments auswendig gekonnt. I didn't even know that Christ was alive until I was 18. Und wie ich 18 war, habe ich nicht mehr gewusst, dass Christus lebt. What a disadvantage. Was für ein Nachteil. Wow. Wow. And God says, make that your advantage. Und Gott sagt, mach das zu deinem Vorteil. Make that your advantage. Mach das zu deinem Vorteil. But how? Aber wie? I'll show you. Ich zeig's dir. I'll show you. Ich zeig's dir. And every one of us have some disadvantage. Jeder von uns hat in irgendeinem Bereich einen Nachteil. But that will lead you to the what. Aber das führt dich zum was. If you focus on how you live your life in your disadvantage. Wenn du dich darauf fokussierst, auf das, wie du dein Leben in diesem Nachteil verbringst. So when the door opens, und wenn die Tür sich öffnet, that will close behind you, die sich nur hinter dir schließen you will wird, never go back to, und zu der du nie wieder zurückgehen wirst, you're ready. Dann bist du bereit. You're ready. Dann bist du but bereit. That takes faith. Aber das braucht Glaube. It takes faith to believe the door will open. Das braucht Glaube daran, dass die Tür sich and öffnen I have wird. Always, always, always believed in the door. Ich habe immer, immer, immer an diese Tür geglaubt. Didn't know what it was, where it was gonna go. Ich hatte keine Ahnung, was sie sein würde oder wohin sie mich führen würde. But while other people in Bible school were preoccupied with 100 other things, aber während andere Leute in der Bibelschule damit mit 100 anderen Sachen beschäftigt waren, you asked the other students where I was. Und wenn du die anderen Studenten gefragt hast, wo ich bin, where was Rob? Wo ist Rob? He's in the dormitory. Er ist in seinem Studentenheim. Studying his Bible. Und studiert die Bibel. Where is Rob after the service? Wo ist Rob nach dem Gottesdienst? Well, he's at his desk in his dormitory. Er sitzt an seinem Schreibtisch in seinem Schlafzimmer. Rewriting all of his notes. Und schreibt seine Notizen. I was always in church a half hour before church started. Ich war immer eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst. Reading my Bible. Habe in der Bibel gelesen. I was memorizing verses in the car. Ich habe Verse im Auto auswendig gelernt. Because I knew a door would open someday, somewhere. Dass eines Tages sich eine Tür für mich öffnen würde. Ready. Und ich wollte bereit sein. And then I came to Vienna. Und dann kam ich nach Wien. As a song leader. Als Gesangsleiter. I heard these words. Und ich habe diese Worte gehört. It's not possible. Es ist nicht möglich, to plant a church in Vienna. In Wien eine Gemeinde zu gründen. That's what I heard. Das habe ich selbst gehört. This is what the missionaries told me that I was working with. Das haben mir die Missionare erzählt, mit denen ich It's zusammengearbeitet habe. It's not possible to plant a church in Vienna. It's not possible. Es ist nicht möglich, eine Gemeinde in Wien zu gründen. When I heard those words, als ich diese Worte gehört habe, the Holy Spirit just came upon me. Kam der Heilige Geist auf mich. And I said, that is a stinking lie. Und habe gesagt, das ist eine stinkende Lüge. That is a lie from hell. Das ist eine Lüge aus der Hölle. From hell. Das ist eine Lüge aus der Hölle. And God just put it in my heart. Und Gott hat das in mein Herz gelegt, to kill this lie, diese Lüge zu to töten, destroy this thing. Um sie zu and zerstören. Then I was told this, und dann wurde mir Folgendes gesagt, by missionaries, von Missionaren. You cannot mix foreigners with Austrians in one church. Du kannst nicht Ausländer mit Österreichern in einer Gemeinde unterbringen. We have years of experience that proves it cannot be done. Wir haben jahrelang bewiesen, dass es nicht funktioniert. And then I got so angry again, und ich wurde wieder so zornig from the Holy Spirit. Vom Heiligen Geist. That's another lie from hell. Das ist noch eine Lüge aus der Hölle. And, kill that one and kill this giant. Und also töte diese Lüge und diesen and you realize this, I was created for this moment. Und du erkennst, ich wurde für diesen Moment geschaffen. All of the preparation was for this moment. Die gesamte Vorbereitung war für diesen Moment. Let's be ready. Lasst uns bereit sein. Wait on the Lord. Warte auf den Herrn. But let your disadvantage be your advantage. Aber lass deinen Nachteil dein Vorteil sein. And let it train you. Also nutz die Zeit, um dich Because zu trainieren. When the door opens, weil wenn die Tür sich öffnet, it will close behind you. Wird sie sich hinter dir schließen. And you will never have that opportunity again. Und du wirst nie wieder diese Gelegenheit haben. And you will pray und du wirst beten, that you would have it. Dass du sie nochmal haben könntest. But it's gone. Aber sie ist vorbei. And how did you use it? Und wie hast du sie genutzt? Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we love you this morning. Wir lieben dich diesen Morgen. We have one life to serve you. Wir haben nur ein Leben, um dir zu dienen. Maybe somebody's here this morning. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier. And you've never given your heart to Jesus. Und du hast Jesus noch nie dein Herz gegeben. You've never received his love. Du hast noch nie seine Liebe You've empfangen. Never felt his love. Du hast nie seine Liebe his peace, gefühlt, his seinen joy. Frieden, seine Freude. And if you die, where would you go? Und wenn du heute stirbst, wo würdest du hingehen? Do you have assurance that you'll be with God? Wärst du dir sicher, dass du mit Gott sein wirst? Jesus died on the cross as the Lamb of God. Jesus starb am Kreuz als das Lamm Gottes. To take away our sin. Um die Sünde wegzunehmen. So that God could give us eternal life as a gift. Damit Gott uns das ewige Leben als Geschenk geben kann. And it starts with a prayer. Und es beginnt alles bei einem Gebet. But you gotta speak it. Aber du musst es aussprechen. Would you pray with me this morning? Möchtest du heute Morgen mit mir beten? Would you like to be anointed with the Holy Spirit? Möchtest du mit dem Heiligen Geist gesalbt sein? And experience a changed life. Und eine verändertes Leben empfangen. Walk out a different person today. Und heute als andere Person Clean hinauszugehen. And pure and powerful and hopeful. Rein und kraftvoll und hoffnungsvoll. Filled with his love. Mit seiner Liebe gefüllt. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Say those words. God in heaven. Sag diese Worte. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All of my sin. All meine Sünden, all of my selfishness, meine ganze Selbstsucht, forgive me and cleanse me, vergib mir und reinige mich, through your Son Jesus Christ, durch deinen Sohn Jesus Christus, say those words through your Son Jesus Christ, sag diese Worte durch deinen Sohn Jesus Christus, one more time, God forgive me, noch einmal, Gott vergib mir, through Jesus Christ your Son, durch Jesus Christus deinen Sohn, who died on the cross, der am Kreuz starb, and rose from the dead. Von den Toten auferstanden ist. Who's coming back soon. Der bald wiederkommen wird. And for the church today. Und für die Gemeinde heute. I want to take a moment and think of your disadvantage. Nimm dir einen Moment und denk über deinen Nachteil nach. The thing that just robs your joy. Das Ding, das dir die Freude raubt. The thing that you hate the most about your life. Das, was du am meisten hast in deinem about yourself. Leben. Über dich selbst. Think about it for a moment. Denk darüber kurz nach.